Neuntes Kapitel, der Blutschlucker. In diesem Moment brach draußen vor der Höhle ein ungeheures Getöse los und eine Stimme wie Donnergepolter war zu hören. »Hey, Ferkel, bist du zu Hause, Ferkel? Ich höre dich doch brabbeln. Mit wem brabbelst du, Ferkel?« »Achtung«, warnte der Guri, »der Blutschlucker.« Aber noch bevor er mit dem Wort Blutschlucker zu Ende gekommen war, wurde der Stein vom Höhleneingang beiseite geschleudert und ein wahrhaft riesiger Riese stampfte in die Höhle herein. Er war wohl mindestens doppelt so groß und zweimal so dick wie der Guri, über 15 Meter hoch. Er hatte nichts an, außer einem verdreckten Lappen, der unter seinem Hängebauch herumschlabberte. Sophiechen befand sich oben auf der Tischplatte. Direkt neben ihr lag die kolossal große, angebissene Kotzgurke, hinter der ging sie sofort in Deckung. Der Unhold trampelte in die Höhlenmitte und blieb drohend vor dem sehr viel kleineren Guri stehen. »Mit wem hast du eben gebrabbelt hier drin?« brüllte er los. »Mit mir selber habe ich gebrabbelt«, antwortete der Guri. »Quatschematsche«, gröhlte der Blutschlucker. »Blibla Blödsinn«, johlte er. »Du hast mit einem menschlichen Lebewesen gesprecht, das habe ich sofort gemordet.« »Nein, habe ich nicht«, schrie der Guri. »Hast du doch«, grunzte der Blutschlucker. »Ich glaube, du hast dir ein menschliches Lebewesen geklaut und hierher gebringt, in deine Höhle als Haustier.« »Das fange ich mir jetzt und fress es auf. Ha, lecker, lecker Armbrot.« Der arme Guri zuckte zusammen. »In meiner Höhle ist kein leberliches Menschenwesen«, stotterte er zusammen. »Warum lässt du mich nicht in Frieden?« Da zeigte der Blutschlucker mit seinem Finger, der so groß war wie ein Baumstamm, auf den Guri. »Du kleines, dreckiges Schweineferkel«, rief er, »du elender, kleiner Lügenverzapfer, du ekliger, kleiner Warzenbürzel, du stinkiger, kleiner Mistklumpen, ich gehe jetzt und such mir den Leberwesenhaps.« Dabei packte er den Guri am Arm und brüllte, »und du wirst mir helfen, du und ich, wir beide zusammen, wir finden ganz bestimmt dieses gutschmeckerliche kleine Menschenleberwesen.« Der Guri hatte den Plan gehabt, Sophiechen so schnell wie möglich von der Tischplatte wegzunehmen und hinter seinem Rücken zu verstecken, aber dafür war es jetzt zu spät. Sophiechen linste vorsichtig um die Ecke der abgebissenen Kotzgurke herum und sah, wie die beiden Riesen weiter in die Höhle hineingingen. Der Blutschlucker sah schauerlich aus, seine Haut war braun verbrannt, schwarze Haare wucherten bei ihm auf Brust, Arm und Bauch. Die Haare auf seinem Schädel waren lang und schwärzlich und völlig verstrubbelt. Sein fieses Gesicht war rund und glitschig glänzend. Die Augen waren bei ihm nur winzige schwarze Löcher, seine Nase war kurz und platt. Dafür war sein Maul gewaltig groß. Es reichte quer über das Gesicht von einem Ohr zum anderen und die Lippen waren rosig, wulstig und prall, wie zwei aufeinandergepresste, überdimensionale Frankfurter Würstchen. Hauerartige Zähne, gelbe Zähne, ragten zwischen diesen rosigen Frankfurtern hervor und über das Kinn rannen Bäche von Spucke. Man konnte sich wirklich ganz leicht vorstellen, dass dieser scheußliche Wüterich jeden Abend Menschen verspeiste, Männer, Frauen, Kinder. Der Blutschlucker hielt den armen Guri immer noch am Arm gepackt, als er sich die langen Reihen der Traumotix-Gläser beschaute. »Du mit deinen blödsinnigen Glasdingern«, schimpfte er, »was tust du da bloß rein?« »Nix, was du haben willst«, sagte der Guri, »du willst ja immer nur menschliche Lebewesen haben.« »Und du bist ein Knallkopf mit deiner Flaschensammlung«, erwiderte der Blutschlucker. Sophiechen sagte sich, dass der Blutschlucker sehr bald zurückkommen und dann unweigerlich die Tischplatte genauestens absuchen würde. Aber herunterspringen konnte sie unmöglich, der Tisch war nämlich 4 Meter hoch. Da würde sich ja die Knochen brechen. Die Kotzgurke, die war zwar so dick wie eine Mülltonne, aber dahinter konnte Sophiechen sich nicht verstecken, falls der Blutschlucker sich das Gurkenende gerapschen würde. Sie sah sich die angebissene Stelle genauer an. Da waren in der Mitte große Kerne, jeder etwa so groß wie eine Melone. Diese Kerne waren eingebettet in eine glitschige, schleimige Fruchtfleischmasse. Um nur ja nicht entdeckt zu werden, angelte Sophiechen ganz, ganz vorsichtig mit dem Arm um die Ecke und holte ein halbes Dutzend von diesen Samenkernen heraus. Auf diese Weise entstand mitten im Fleisch der Kotzgurke ein Loch, das gerade groß genug war, so dass Sophiechen, wenn sie sich ganz eng zusammenrollte, darin Platz fand. Husch, husch krabbelte sie hinein. Das war aber ein matschiges und glitschiges Versteck. Doch das war jetzt egal, Hauptsache, dass sie nicht aufgefressen wurde. Der Blutschlucker kam jetzt mit dem Guri an den Tisch zurück. Der Guri wurde fast ohnmächtig vor Angst, weil ja doch so Viechen in jeder Sekunde gefunden und dann sofort aufgegessen werden konnte. Da griff sich der Blutschlucker die angebissene Kotzgurke. Der Guri starrte entsetzt auf die leere Tischplatte. Wo war Sophiechen geblieben? Sophiechen, dachte er verzweifelt, du kannst doch unmöglich von diesem hohen Tisch heruntergesprungen sein. Wo bist du, Sophiechen? Uah, das ist also der eklige, faulige Schweinefraß, den du immer in dich hineinrüsselst, krakeelte der Blutschlucker und fuchtelte mit der halb gegessenen Kotzgurke durch die Luft. Du bist ein Schweineferkel, dass du so einen Gammelschleimdreck in den Mund nimmst. Ein Augenblick schien es so, als ob der Blutschlucker ganz vergessen hätte, weiter nach Sophiechen zu suchen. Der Guri wollte ihn natürlich sofort noch mehr ablenken. Oh, das ist meine schleckerleckerste Kotzgurke, sagte er. Das ist mein Delikatess, ich gern. Den lutsch ich jeden Tag und Nacht. Hast du noch nie Kotzgurke gekostet, Blutschlucker? Leberwesen sind viel saftiger, voll mit Blut, sagte der Blutschlucker. Du redest Firlefanz, sagte der Guri, der von Sekunde zu Sekunde mutiger wurde. Er dachte nämlich, wenn er den Blutschlucker dazu bringen könnte, auch nur einen einzigen Bissen von dem widerlichen Gemüsezeug in den Mund zu nehmen, dann würde ihn der magenumstülpende Kotzgurkengeschmack sofort schreiend aus der Höhle rennen lassen. Es ist mir ein Vergnügen, dich ein Stückchen probieren zu lassen, sprach der Guri weiter. Aber eine Bitte, wenn du geschmeckt hast, wie umwerfend gut das schmeckt, dann verschling nicht gleich die ganze köstliche Frucht, sondern lass mir noch ein Häppchen übrig. Der Blutschlucker glotzte misstrauisch mit seinen kleinen Schweinsäuglein auf die Kotzgurke. Sophiechen kauerte in dem angebissenen Gurkenstück und zitterte am ganzen Leib. »Du vergackeierst mich doch nicht, oder?« sagte der Blutschlucker drohend. »Niemals«, rief der Guri theatralisch. »Nimm mal einen Happen und ich bin sicher, du schreist gleich begeistert los, was für ein schleckerlecker Delikatess ich gern dieses Zaubergemüse ist.« Der Guri konnte sehen, wie dem Blutschlucker vor lauter Gier das Wasser im Maul zusammenlief, weil jetzt eine Extra-Mahlzeit in Aussicht stand. »Gemüse ist ja so gesund«, sagte der Guri. »Es ist nicht gut für dich, wenn du immer nur Fleisch isst.« »Nur dieses eine Mal«, sagte der Blutschlucker, »will ich deinen vergammelten Fraß probieren. Aber ich warne dich, wenn das Zeug ein Mist ist, dann knall ich dir das Ding mitten auf deine blöde kleine Matschbirne.« Jetzt hob er die Kotzgurke hoch. Es war ein weiter Weg durch die Luft bis hinauf zu seinem Maul. Immerhin irgendwo da oben in 15, 16 Meter Höhe. Sophiechen war drauf und dran, Nein zu schreien, aber das hätte nur noch todsicherer ihren Tod zur Folge gehabt. Zusammengekrümmt zwischen den glitschigen Gurkenkernen fühlte sie, wie sie immer höher und höher gehoben wurde. Plötzlich machte es Krach und der Blutschlucker hatte ein gewaltiges Stück abgebissen. Sophiechen sah die gelben Hauerzähne direkt neben ihren Kopf zusammenschlagen und dann wurde es stockdunkel ringsherum. Sie war jetzt in seiner Mundhöhle drin und rang nach Atem in dem ekelhaften Gestank, der dort herrschte. Es stank nach verfaultem Fleisch, gleich mussten die Hauerzähne noch einmal knirschen und krachend alles zermalmen. Darauf wartete Sophiechen jetzt und betete, es möge doch bitte recht schnell mit ihr zu Ende gehen. Uah, gurgelte der Blutschlucker. Quatsch! Igittigit, pfui Teufel, und spuckte alles in hohem Bogen wieder aus. Die Kotzgurkenbrocken, die er im Maul hatte, flogen zusammen mit der kleinen Sophie quer durch die ganze Höhle. Wenn Sophiechen gegen die Felswand geprallt wäre, hätte sie das nicht überlebt. Aber zum Glück wurde sie gegen das weiche Tuch von Guris schwarzem Mantel geschleudert, der an der Wand hing. So schnell sie konnte, krabbelte sie unter den Saum des Mantels und verkroch sich irgendwo in den dunklen Falten. »Du Schweinigel, du«, gröhlte der Blutschlucker, »du elender kleiner Dreckfresser!« Damit sprang er auf den Guri zu und haute ihm den Rest der Kotzgurke über den Schädel. Die Trümmer der alten Stinkgurke spritzten und flitzten durch die ganze Höhle. »Schmeckt dir das etwa nicht?«, fragte der Guri scheinheilig und rieb sich den Kopf. »Schmecken«, kreischte der Blutschlucker, »das ist der allerekelhafterlichste Geschmack, der mir jemals zwischen die Zähne gekommen ist.« Du hast ja eine Ameise, dass du Schweißdreck wie das darunter wirkst. Dabei kannst du jeden Abend losgaloppieren und frank und frei wie Frankenstein die saftigsten Leberwesen vernaschen. Menschliche Leberwesen darf man aber nicht essen, sagte der Guri. Das schmeckt doch Wunder, Wunder und erste Klasse, Klasse, schmetterte der Blutschlucker. Und heute Abend galoppiere ich nach Norden und knapper da ein paar menschliche Leberwesen. Willst du wissen, warum ich nach Norden gehe? »Nein, davon möchte ich gar nichts wissen«, sagte der Guri, voller Würde. Nach Norden gehe ich, sagte der Blutschlucker, weil ich den Geschmack von Eiskimos satt habe. In diesem Affenhitzewetter muss man möglichst viele kalte Sachen essen. Und wenn man Eiskimos nicht mehr ausstehen kann, dann muss man sich einen von den großen Kühlen aus dem Norden holen. Das tut so richtig gut. Pfui Deibel, sagte der Guri, du solltest dich schämen. Die anderen Riesen sagen alle, sie galoppieren heute Abend nach Schrottland, um da in den Schulen ein paar menschliche Lebewesen abzustauben, sagte der Blutschlucker. Schrottländische Lehrerwesen mag ich ja auch so gern. Die schmecken so lecker nach Wandtafelkreide. Vielleicht gehe ich doch lieber mit nach Schrottland. Du bist widerlich, sagte der Guri. Und du bist eine Schande für das ganze Riesenvolk, schnauzte der Blutschlucker. Du schaffst es einfach nicht, ein richtiger Riese zu sein. Ein quietschiges Stinktier, ein dreckleckerer Schlammschlürfer bist du. Weißt du, was du bist? Du bist ein Schlotz, du bist ein schlotzrotziger Pupsernickel, das bist du. Und wie? Mit diesen starken Worten trollte sich der grausliche Blutschlucker-Riese aus der Höhle hinaus. Der Guri eilte zum Höhleneingang und wälzte den Stein wieder davor. »Sophiechen«, flüsterte er, »Sophiechen, wo bist du, Sophiechen?« Sophiechen wühlte sich unter dem Saum des schwarzen Mantels hervor. »Hier bin ich«, sagte sie. Der Guri hob sie hoch und trug sie behutsam in der Hand. »Ach, ich bin ja so glückselig, dass ich dich ganz heil wiedergefindet habe und nicht kaputt«, sagte er. »Ich bin in seinem Mund gewesen«, sagte Sophiechen. »Wo bist du gewesen?«, schrie der Guri. Da erzählt ihm Sophiechen, was mit ihr passiert war. »Und ich sag ihm auch noch, er soll die olle Kotzgurke essen, wo du die ganze Zeit da drinnen gehockt hast«, stöhnte der Guri. »Witzig war das nicht gerade«, sagte Sophiechen. »Aber wie siehst du denn aus, du armes Kind«, klagte der Guri. »Du bist ja von oben bis unten voll Kotzgurke und Riesenspucke«, und er begann sie sauber zu machen, so gut er es vermochte. »Jetzt hasse ich die anderen Riesen noch viel mehr als sonst«, sagte er. »Weißt du, was ich jetzt gerne täte?« »Na was?«, fragte Sophiechen. »Ich würde sie am liebsten alle verschwundibus gehen lassen, einen nach dem anderen.« »Dabei würde ich dir aber von Herzen gerne behilflich sein«, sagte Sophiechen. »Lass mich mal nachdenken, ob mir nicht etwas einfällt, wie man das hinkriegen könnte.«